Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 22. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Lebst du aus der göttlichen Kraft Jesu Christi, die dich befähigt, absolut jede Schwierigkeiten zu überwinden, oder mühst du dich ab und versuchst, aus eigener Kraft das Leben zu meistern? Schau mal. Wenn du ein Vogel bist und draußen bei starkem Wind fliegst, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst mit den Flügeln so fest schlagen, wie du kannst, um den Wind zu besiegen. Das wird dich zermürben. So haben Christen gelebt. Kämpfe gegen die Schwierigkeiten, überwinde die Schwierigkeiten, komm schon, komm schon, komm schon. Oder der Vogel kann etwas anderes tun. Er kann seine Flügel ausbreiten, sich dem Sturm hingeben und sich vom Sturm tragen lassen. Stürme sind Teil des Lebens. Breite deine Flügel aus und nutze sie. Das habe ich gelernt zu tun. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft in mir lebt. Wenn es stürmt, breite ich meine Flügel aus und lasse mich treiben. Ich vertraue dir, dass deine Kraft stärker ist als jeder Sturm meines Lebens. Nutze die Schwierigkeiten des Lebens, anstatt sie zu vergeuden. Schau mal, Paulus hat in jeder schwierigen Situation gelernt, dass es ihm dank der Stärke Christi gut geht. Dann kehrt er zu ihnen und dem Geld zurück. In Vers 14 sagt Paulus: Ihr habt mich in dieser schwierigen Zeit so großzügig mit dem Notwendigen versorgt. Ist das nicht interessant? Der Mann, der Gott voll und ganz vertraut, dankt ihnen jetzt und sagt: Ihr habt mich mit allem versorgt. Später erfährst du, wie er ihnen sagt, dass die Versorgung nicht von Menschen kommt, sondern von Gott. Das ist das Schöne daran, dass Paulus diese scheinbaren Paradoxien aufzeigt. Genauso liebe ich Paradoxien im christlichen Leben. Paulus weiß also, dass Gott die einzige Quelle der Versorgung ist, und doch dankt er ihnen, dass sie ihn großzügig bedacht haben. Denk also darüber nach. Er sagt: Ihr habt für meine Bedürfnisse in der schwierigen Zeit großzügig gesorgt. Doch vorher sagt er: Ich mache mir keine Gedanken über Schwierigkeiten. Das zeigt also, dass er erstens den richtigen Herzensglauben an die Versorgung hatte. Zweitens zeigt es uns, dass er diese Rede oder diese Lehre nicht benutzte, um sie zu manipulieren. Er lehrte sie vielmehr eine wichtige geistliche Wahrheit über Versorgung und finanzielles Geben. Und das ist solch ein schönes Geheimnis. Für mich sehe ich hier das Geheimnis eines Kanals und das Geheimnis eines Reservoirs. Wir müssen diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Wenn wir lernen, als Kanal zu leben, ist es unmöglich, dass wir jemals austrocknen. Warum ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Weil Kanäle mit einer Quelle verbunden sind. Und wenn die Quelle nicht versiegt, kann auch der Kanal nicht versiegen. Paulus hat das also verstanden. Er dankt diesen Menschen für ihre Hilfe, doch er versteht auch, dass sie nicht die Quelle sind. Er hat verstanden, dass diese Leute nur Kanäle waren. Aber er dennoch den Kanälen danken musste. Warum sollten wir uns also bei den Kanälen bedanken? Weshalb? Weil, wenn der Kanal nicht bereit ist, sich der Quelle hinzugeben, kann die Versorgung nicht fließen. Natürlich wird Gott andere Wege finden, uns zu versorgen. Natürlich wird er das, aber denk daran. Oftmals hätten wir ein unglaublicher Kanal sein können, aber wir waren nicht bereit, uns ihm hinzugeben. Als der Herr begann, mich den Unterschied zwischen einem Kanal und einer Quelle zu lehren, war das sehr kraftvoll für mich. So wurden diese Philipper zu wunderbaren Kanälen für Gottes mächtige Versorgung des Paulus. Als der Herr begann, mich das zu lehren, sagte ich: Herr, ich möchte wirklich für den Rest meines Lebens nur ein Kanal sein. Es sieht also danach aus, als hätten sie für ihn gesorgt Und das ist es, was er ihnen sagt. Später werden wir aber herausfinden, dass sie es eigentlich nicht waren. Es kam alles von Jesus Christus, was er ihnen in diesem schönen Abschnitt deutlich zeigt. Morgen machen wir weiter. Bis dann, Leute!